schöner Witz. Kommt der Mann wieder zu früh bei der Frau? Erstmal sagt der Mann, aber passiert dir das öfter? Man dreht den Spieß mal um. Ja, ja, ja. Hey, wie meinst du das? Den Spieß umdrehen. Dann ist auch dein Spieß rot im Lauf. So, die Reihen verdünnen sich. Wenige halten durch. Na gut. Immer schön aneinander vorbeigehen. Das ist dann mal Situationskomik. Was ist Ihr Beruf? Ich bin ein Situationskomiker. Wie machen Sie das? Ich bin, wie ich bin. Mein Leben lang lachen die Leute über mich. So. Puh. Nächste Runde. Vorletzte. Nächste. Vorletzte. Hört sich so an, als wenn sie Schnauze voll hat. Warum gehst du hin? Vorletzte. Weil du nicht so voll. Sehe, ja. Na gut. Wo waren wir? Ich weiß gar nicht mehr, was war letztes Mal? Ihre Kirsche aufgezogen. Ja. Hier schmunzt. Schmolli. Ja. Heute ist wieder Schmolli. Oder Schatte. Heute ist wieder Schatten. Morelle. Sherry-Tomate, ja. Pflaume. Christa. Das habe ich nie bezeichnet. Christa. Ich habe Pflaume. Was hast du? Pflaume? Du hast Pflaume. Ich hab Pflaume, sagt sie. Guck mal, ich habe Pflaume. Ist das jetzt Pflaume? Das ist Pflaume. Du versuchst doch mit allen Mitteln. Das ist eine aufpolierte Pflaume. Naja. Ein Garten Eden nach dem anderen. Wenn die Äpfel nicht mehr wirken, dann kommt die Pflaume rein. So nett, das nennt man Spieß umdrehen. Ja? Last Exit Pflaume. Last Exit Pflaume. Be happy that you cannot understand everything. But maybe Anton can translate later. But he doesn't even listen. So, wir meine lieben Birnen. Nennt man doch Birne, ne? Das nennt man Williams Christ. Christo was in die Birne, Williams Christ. So, jetzt können wir ein bisschen Erbsen zählen. Wer entscheidet das mit diesem Wahnsinnsschluss ist? Mit was? Mit diesem Wahnsinnsschluss ist. Mit wem? Mit diesem Wahnsinn. Mit diesem einfach, dass man. Sie will schon wieder wissen, wer dahinter steckt. Ja. Jeden Tag will sie wissen, wer dahinter steckt. Hinterm Wahnsinn. Hinterm Wahnsinn. Die sind alle, die haben jahrelang, Jahrzehnte versucht, den zu finden, wer dahinter steckt. Die haben alles eingesteckt, damit sie wissen, wer dahinter steckt. Aber hat nichts genutzt. Jetzt ist ihnen das egal, wer dahinter steckt. Wenn sie den, die hätten den schon längst umgebracht, wenn sie den gefunden hätten. Tja, wenn die es nicht geschafft haben, was fragst du mich? Frag die mal, wen sie nicht gefunden haben. Ja, sie, wer hat da genießt? Ne? Wer steckt hinter dem Nieser? Wer genießt das Niesen? Ja, wer ist das denn? Mensch, wer war das denn? Man gut, dass keiner weiß. Rumpelstilchen vielleicht. Vielleicht nehmen wir es selbst jetzt Rumpelstilchen. Was rumpelt im Sack? Der Klabautermann. Der baut ein Mann, der klabaut der Mann. Na, aber Rumpelstilzchen reißt sich ja zum Schluss. Ja, das will das Kind hinterher. Ja. Gut, das kann er weiß. War aber doch, nee, der hat es dann rausgefunden. Ja. Rumpelstilzchen, dann hat er es nicht gekriegt, das Kind. Genau, richtig, der hat den Namen. Das war der Name. Und da hat er sich das Bein ausgedacht. Er hat sich selbst das Bein ausgedacht. Ja, er hat sich selbst das Bein ausgedacht. Entzweit. Entzweit, genau. Oder gezweit. Entbeint. Entbeint. Was? Schizo, Schizo, halalalala. Ja. Da fragt der dahinter steckt, wer steckt denn dahinter? Immer die anderen. Immer der nicht da ist. Das ist schon verrückt. Das ist schon eine Komödie. Da fragt der dahinter steckt, wer steckt denn dahinter? Wer sucht denn hier? Wer bin ich denn? Und gut, dass keiner weiß, dass ich dahinter stecke. Ich stecke meinen überall rein, aber ich stecke nie dahinter. Wer steckt dahinter? In welchem Hintern steckt er denn? Wer dahinter steckt. Kriegt neue Bedeutung. Das nennt man Scheißjob. Okay. Da kommt das Wort Scheißjob. Hinter steckt. Platon, kannst du dir sagen jetzt? Ich habe eine Frage. Nee, du musst, sag immer, wer dahinter steckt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich dahinter stecke in dem Scheiß. Hä? Was denn? Ich habe Otto Mühe gesagt, steckt dahinter. Franz ja auch. Wer steckt da immer noch, der Otto? Hast du ihn schon mal von hinten erfahren? Dann hat er hinterher gesagt, lass stecken, Junge. Du weißt ja, wo er steht. Ja, Platon, hast du eine Frage? Eine Frage? Ja. was ein Herzweiser mit dem Mitgefühl zu schaffen hat. Mit dem Mitgefühl, wo eh niemand da sein kann. Platon macht jetzt wieder keine Frage, er macht eigentlich, er erzählt uns jetzt, was er kapiert hat. Denkt er. Das verpackt er in so eine kleine Frage. Er tut so, als wenn er eine Frage hat, aber will einfach nur zeigen, was er verstanden hat. Das kennen wir von Platon schon. Da habe ich schon 10 Jahre jetzt. Er tut immer so, als wenn er eine Frage stellt, aber er will eigentlich nur allen zeigen, was er schon verstanden hat. Also frag Platon, was hast du heute verstanden? Sagt er vorhin, ich weiß nicht, wie ein Herzmeister arbeitet oder was er will, sagt er, dass der sich total schützt. Was? Und dann doch den anderen Leuten sagt, sie sollen ihr Herz öffnen, wo ein Widerspruch eigentlich, den du vorher geschildert hast, ist ja ein Widerspruch, ist ja total. Ja, das finde ich eine sehr breite Pille. Ostereier. Wer eiert denn da? Wer eiert denn da? Ei, verporten. Platon aller Orten. Ja, was jetzt, Platon? Das wollen wir jetzt aufarbeiten, was ich letzte Stunde gesagt habe. Hängt dir das noch nach? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was so ein Herzmeister tut oder will. Und das ist was? So schützt der Herzmeister. Ja, alles, was ein Herz hat, muss sich schützen. Wieso? Der kann doch nur so eine Methode gelernt haben. Und ja, der hat die Meisterschaft im Herzschützen. Das ist dieser Amor, der schießt hier immer auf die Herzen. Herzschütze. Kling! Indem man zeigt, dass man offen ist und die anderen dann keinen Grund mehr haben, dich zu öffnen, schützt man sich vor den Öffnern. Ich weiß. Guck mal, wie offen ich bin. Muss mich gar nicht erst angreifen. Platon? Ich hab euch alle lieb. Ich tue euch auch nichts. Ist das nicht ein schöner Schutz, dass der andere gar nicht auf die Idee kommt, dass er von dir was will? Das heißt, die Umkehrschlüsse können mich alle gerne haben. Ich habe euch alle gerne, das heißt, ihr könnt mich alle gerne haben. Das sind Herzmeister. Aber Platon kennt mehr vom Dosen öffnen. Weil er ist der Otto Mühlmeister gewesen. Das war ein Dosenöffner. Kein Herzmeister. Der größte Dosenöffner aller Zeiten. Als Meisterschüler kommst du nicht mehr durch. Platon hat es über den BH öffentlich herausgefunden. Er hat den HB geraubt und BH geöffnet. Es gab damals die BHs, die ohne Öffnung waren. Die haben sich übergezogen. Er hat immer versucht, wo ist dieser Haken? Und er hat das hinterher zumachen. Tja, manche sind auch nur Korkenzieher, ne? Ich arme Flasche. Was? Was? verstanden. Ich glaube, Frauen fühlen sich bei dir wohl. Keine Angst. Wie sage ich es meinem Platon? Nach einem Jahr. Heute hat Detlef wieder seine lustige Ader. Ja, Platon, wollen wir nochmal anfangen? Na gut. Ja, andere irgendwelche, wie man was öffnet. Öffentliche Gesellschaft. Da hättest du echt bei Osho sein müssen, dann wüsstest du jetzt, was das alles. Und Osho war Meister da drin. Nee. Er hat alle dazu gebracht, das zu tun, was sie eh schon wollten. Das ist die Meisterschaft. Ja. Platon, wa? Horndacher schießen. So. Noch irgendein Herzthema? Vielleicht von den Altnazis? Oder muss ich wieder die Jungnazis fragen? Naja. Ich habe lange genug verbüßen müssen. Da hast du lange genug verbüßen müssen? Für was? Ein Nazi zu sein, oder? Ja. Ja? Ja. Wenn du eine englisch-jüdische Freundin hast, so in den frühen 60ern. Die zeigt dir dann schon, was für ein Deutscher. Na, die Freundin war okay, aber die Family, die. Warum siehst du heute so aus? Das hat große Lachwirkung. Ja. Da heult man jetzt noch drüber. Das treibt einen die Tränen heute noch ins Gesicht. Mann, haben wir die fertig gemacht. Oder? Aber ich finde, Deutschland ist schon eigentlich eine Strafe, aber auch eine Gnade. Oder? Alles. Man weiß, was man wirklich nicht sein möchte. Wer von euch hat den Pass verbrannt bei Osho? Keiner? War doch Mode damals. Denn. Neuen Namen kriegen, Pass verbrennen. Was? Das war die Mode war, den Sanyas Namen im Pass eintragen zu lassen. Als Ordensname. Und das erstellt sich dann später ganz schlicht heraus. Ja, was war die Konsequenz? Bei der Einreise wieder, da waren wir da alle schon auf der schwarzen Liste. Ja, mein Mann hat es eigentlich jetzt. Man möge es ihm tot ist. Jeden da ja. Ja, in Indien. Aber ist ja ein Nationalheld da. Echt verrückt, der ist. Boah. Im Moment ist er so richtig unser Osho. Ja. Wenig zu hören bekommen. Ja, ich wundere mich immer mehr in Bombay. Es ist wirklich überall ein Buchläden und unser Osho. Die ganze Nation ist auf unser Osho. Boah, so ein richtig National geworden. Ja, kannst du dir vorstellen, was los ist, wenn du erstmal doof bist? Halbmast. Halbmast. Mindestens. Und 20 Jahre später unser Karl. Weil das Karl gab es ja schon einige da. Da weiß ja keiner dann, wer das sein soll. Kalte Küche Kalle oder was? Kalle. So, ja. Noch was vom. Was liegt euch noch was auf dem Herzen? Herzchen. Platon, noch eine Frage? Ich habe meine Unschuld verbrannt heute. Du hast deine Unschuld verbrannt? Ja, aber die Frage ist ja immer noch, was der Mitgefühl und der Herzmeister, der hat da. Was denn? Dass der Herzmeister das so notwendig sieht, sich selbst irgendwie so. So. Ja, wenn er schon eine Notwendigkeit hat, sein Herz zu öffnen, gibt es ja da einen, der ein Herz offen braucht, damit er sein kann, was er ist. Er kann es nicht ertragen, dass das Herz geschlossen ist. Da leidet halt einer. Und er braucht ein offenes Herz. Und schützt sich vor dem Leid, oder nicht? Versteht Martin wieder nicht. Er vermeidet ein geschlossenes Herz, oder nicht? Weil er unter einem geschlossenen Herz leidet, scheinbar. Und denkt, mit dem offenen Herzen leidet er weniger. Und sagt allen anderen dann, mit dem offenen Herzen leidest du weniger oder leidest du gar nicht mehr. Öffne dein Herz, dann hört das Leid auf. Also er kämpft gegen Leid. Mein Kampf, mein offenes Herz, mein was immer. Mein Sein, mein Heimel. Mein. Das ist genauso ein egozentrisches Scheiß wie alles andere. Mein offenes Herz, meine offene Hose, mein offener Hund, Mund. Es gehört ja ein Besitzer dafür, der ein Herz hat. Und dann das Öffnen des Herzens ist schon aus was? Aus der Idee, dass ein offenes Herz besser ist als ein geschlossenes. Also es macht eine Bedingung fürs Herz. Und dann ist das Herz schon wieder ein Objekt von, wie du dein Leid bewältigen möchtest oder könntest. Also du schützt dich vor Leid, indem du es öffnest. Du so einen Druck ablassen vielleicht. Du öffnest dein Herz, damit dein innerer Depression, dann ein bisschen Luft kriegst da hinten, da unten oder irgendwo. Keine Ahnung. Es ist eine Technik, dass man diesem sogenannten was immer aushält. Was ist das dann? Herr Doktor. Die Pille des Herzöffnens. Und der Herzöffnen würde ich verstehen, dass da kommt so viel Leid auf dich zu, du kannst ja gar nicht aushalten. Ach Gott. Warum sage ich, die öffnen ihr Herz gar nicht, die schließen es damit. Jetzt kommst du langsam drauf. Die machen sich unberührbar damit. Die begeben sich einen Gewahrseinsraum, wo sie nicht mehr berührt werden können. Dann sagen sie, ich behalte das Gewahrsein im Herzen und dann ist es einfach immer nur voller Licht und dann kann nichts anderes mehr reinkommen. Dann ist jede negative Energie sofort blockiert. Alles nur noch Licht. Hört sich auch immer wunderbar an und jeder kauft den Scheiß. Jeder möchte das auch haben. Tja. Hast du irgendwie eine schlechte Erfahrung mit so einem Herzmeister? Ich krieg die ja, die sitzen ständig vor mir. Ach so. Letztens in Tosamoy auch wieder so eine Frau, die da gerade ihr Herz geöffnet hatte bei irgendwelche Dramen, ihre Familie und so, und konnte nur das bestehen, weil sie ihr Herz aufgemacht hat und bei den Meistern und Dingen, und jetzt hält sie das Gewahrsein da und sucht immer noch Leute, denen sie das beibringen kann. Sie wollte eine Werbeveranstaltung für sich selbst da drin machen. Suchte Jünger. und Customers. Ich dachte, wo bin ich denn hier wieder gelandet? Wenn man so als Person, als eigener Flyer rumläuft. Guck mal, wie gut es mir geht. Mir ging es so schlecht früher. Aber seitdem ich Avon nehme, guck mal. Es ist genau der Scheiß. Es ist so eine Avon-Beraterin. Genau wie Avon-Beraterin. Placentobex. Jetzt sehe ich aus. Ja. Aber die waren dabei. War es so oder war es nicht? Genau so. Und wenn ich dann sage, das ist doch, ja. Aber jetzt, seitdem diese Transformation in mir stattgefunden hat und ich halte das Gewahrsein in der Brust. Oh. Da bricht es wirklich aus mir raus. Das ist echt zum Kotzen. Und da damit, so wie so ein Drückermannschaft, so ein Drücker an der Tür, der klingelt. Und so wie die Zeugen Jehovas, so, wach auf, Junge, es ist später, als du denkst. Ich guck mich an, wie gut es mir geht. Ich laufe rum und kann allen erzählen, wie gut es mir geht. Jesus ist mit dir. Ja, ich meine, das ist halt das Gegensätzliche da drin. Diese Hilferufe, die da mitkommen. Boah. Ich habe wirklich 5 Minuten versucht, den an. Aber sie war total in ihrer. Ladies. Das gläserne Herz. Schneewittchen und die. Oh, also weh. Auf einmal war das Herz nicht mehr so offen. Sobald man ihr ein bisschen da den Teppich ja unter irgendwo wegzieht, sofort wurde das Biest aber sehr gewaltig. Wow, war da eine Aggression da? Mann, das zeigte sich sofort. Ich hätte gern erstochen. Mann. Das ist auch damit. Alle, die da vom Herzen reden, die haben es auch nötig. Da ist wirklich so eine Aggression manchmal da. Boah. Und alle waren wirklich erleichtert, als es weg war. Himmel. Naja, so viel zu Herzmeistern. Aber mit Eckhart Tolle hat sie sich verstanden. Das sagt man. Und Mucci, ja. Alle haben mit ihr resoniert. Hat sie so als Futter gegeben dann. Mit denen habe ich so resoniert, aber bei dir spüre ich jetzt keine Resonanz. Anders reagiert, ja. Hat sie gesagt. Wenn ich die Kamera mal zurück. So gut. Da hat auch noch eine Frage. Für den Herzfürsten. Fürsten der Finsternis. Weil man muss ja ein dunkles Herz haben, dass man das Licht reinlassen muss. Ne? Und desto mehr Licht man braucht, desto dunkler ist es eigentlich. Man weiß immer gar nicht, was man sagt, wenn man so solche Sachen sagt. Ich lasse jetzt mal das Licht rein in mein Leben. Oder ich muss ständig um das Licht mich kümmern. Was für ein dunkles Ding man da mit sich rumträgt. Ständig bestätigt man, dass man dunkel ist und einen Schatten hat. Einen Schatten hat man immer. Ja. Das ist auch nicht weg. Das haben wir. Ja. Was? Ja, auch da nicht. Du hast auch, wenn du im Dunkeln stehst, hast du einen Schatten. Der ist nur ein bisschen dunkler. Dann bist du der Schatten. Du bist der Schattenzeiten selbst. Naja. Ja, zurück. Noch eine Frage zu Herzchen. Hatte Jesus ein Herz? Ja, bis zur Kreuzigung, ja. Da war er der Herzmeister auch. Das ist so eine Symbolik. Da war der Fürst der Liebe, der Herzmeister der Herzen, Liebes irgendwas, Liebe und was auch immer. Und dann bei der Kreuzigung ist alles futsch gegangen. Das war seine Läuterung von dem ganzen Scheiß. Danach war er der Shiva, der Zerstörer. Im Thomas-Evangelium, was er danach gesagt hat, nach diese 40 Tage, es ist reines Kaputtmachen. Alle Liebe, alles Ding, alles diese ganze Scheiße, die er vorher gesagt hat, hat er alles kreuz und klein gehauen. Darum findet es auch in der Bibel nicht, das Thomas-Evangelium. Wir würden das auch nie akzeptieren. Da steht drin, solange zwei auf der, wenn die Welt da ist und da sind zwei, da wird immer Krieg sein, wo Vater und Sohn ist, da wird der Vater den Sohn und der Sohn den Vater umbringen. Und da wird, nur Sodom und Gomorra. Und das ohne Ende. Und da wird es auch kein Ende für geben. Die ganze Welt ist ein Sündenpfuhl und voll reingehauen. Und keine Hoffnung. Kein Ding. Also genau das, was er vorher, das Gegenteil, das hat er alles kaputt gemacht. Wie ein Tabula Rasa. Aber das ist für die Kirche, weil das tut ja. Da gibt es doch keine Kirche, da war er wie Buddha. Da, für das, was du bist, es braucht keine Religion, keine Kultivierung, keine Arbeit an sich, auch was immer. Und was immer das wäre, ist ein Werk des Teufels. Wer immer dir sagt, du musst an dir was tun und du bist nicht richtig und du musst das Licht reinlassen, das Herz öffnen, ist alles diabolisch. Ist alles ein Werk Luzifers. In der Richtung. Nach der Kreuzigung. Hast du dich in Frankreich zu Mönchen über das Thomas-Evangelium gesprochen? Naja, ich war ja öfter da. Vier, fünf Mal? Noch war ich da. Ja, wenigstens. Wenigstens, ne? Ja, die hat immer übersetzt. Und es war neu für die Mönche? Nee, die waren ja schon vorbereitet. Der Meister von denen hat das übersetzt, das Thomas-Evangelium. Der Meister ist gestorben und dann brauchten sie einen, der... Ich hatte ja nie gelesen, das Scheiß. Seitdem weiß ich aber alle 144 Strophen. Ungefähr. Aber ich musste ihnen dann erklären, die haben mir das gesagt, was drinsteht, und ich habe ihnen gesagt, was es bedeutet. Das finde ich auch mal gut. Was war denn? Ja, immer richtig. Und es war immer okay, ja? Ja, oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur meine Meinung dazu gesagt. Das heißt, war das in dem Moment für dich auch neu? Nein, es ist ja nichts Neues. Es ist ja reines Advaita, es ist ja wie als Shiva, es ist ja aus einer Tradition, es ist nichts Neues. Da brauchte man bloß den Namen wechseln. Thomas Evangelium zu Mahabharata oder irgendwas. Ja schon, ich meine das Neue, dass das gegensätzlich ist, das Thomas Evangelium von den anderen Evangelien. Nein, das ist nichts Neues. Das ist Evangelien sind so wie Vedanta. Du kannst was tun. Das sind die Evangelien normal. Dass du durch Lukas, durch Johannes oder irgendwas, du kannst was tun, du kannst dich reinigen, du kannst dein Herz öffnen, den ganzen Zeug. Das ist wie Vedanta. Und dann, das Thomas ist dann ein bisschen weiter. Was dann sagt, du, was immer du tust, du wirst nichts dadurch erreichen. Und das, was du im Leben erreichst, ist, reicht dir nie. In der Richtung, was auch immer. Also das eine ist Advaita und das andere ist Vedanta. Das ist genau wie in Indien. Nichts Verschiedenes. Die Bibel, die sagt, du kannst, und dann das Gegenstück, die Mystiker sagen, du kannst nicht. Naja. Also von daher war es nicht neu. Auch nicht. Man braucht einfach nur Namen wechseln. Das ist immer, in Bombay sagen wir immer, heißt nicht Vedanta Advaita, es heißt Advaita Vedanta. Und darum heißt es, Advaita ist die Wirklichkeit und die Vedanta ist die Verwirklichung der Wirklichkeit. Aber nicht durch die Verwirklichung kannst du zur Wirklichkeit kommen. Sondern weil die Wirklichkeit ist, gibt es eine Verwirklichung. Aber nicht durch Verwirklichung kommst du zur Wirklichkeit. Nicht das eine schafft das andere, sondern der Urgrund ist die Wirklichkeit, die sich damit verwirklicht. Aber durch die Verwirklichung wirst du den Urgrund nicht erreichen. Aber wem sagt man das, ne? Meister Eckhart. So, und da gibt es Kriege dafür in Indien. Die Vedantisten gegen die Advaitisten. Und oh Gott, die einen sagen, du kannst, und die anderen sagen, du kannst nicht. Und dann komme ich und sage, ihr seid beide so doof. Egal, was du sagst. Wenn du sagst, du kannst, ist scheiße. Und wenn du sagst, du kannst nicht, ist auch scheiße. Beides ist zu spät. Beides ist Konzept. Beides bedarf erstmal einen, der überhaupt könnte oder nicht könnte. Dann ist eh schon zu spät. Dann wird jedes ein Konzept. Jede, wenn du dann sagst, du kannst, stimmt nicht. Und wenn du sagst, du kannst nicht, stimmt auch nicht. Es stimmt von vornherein nicht. Naja. Das ist ja auch so ein Problem bei der Work und bei der Tätigkeit. Also die hat irgendwann mal gesagt, man soll eher so einen forschenden Geist entwickeln und damit die Work machen, ohne irgendeine Erwartung. Aber die Leute, die das machen, die haben natürlich alle eine Erwartung. Das kannst du nicht erwarten, dass die keine Erwartung haben. Ich glaube, da hat er eine falsche Erwartung. Ich glaube auch. Ne? Deshalb funktioniert das auch nicht so. Also es geht nie, es funktioniert ja nur. Die wollen ja Liebe in die Welt tragen mit der Work und solche Geschichten. Werden dann zu Herbstmeistern. Inzwischen ist Baron Katie die drittmeistverkaufte, glaube ich, in den Staaten. Eckhart ist der größte. Es gibt so eine Liste von größten Einflüssen. Dalai Lama ist an zweiter Stelle, aber Eckhart ist an erster Stelle. Dann kommt Baron Katie schon, dann gibt es ein paar andere. Boah. Und so nach Verkaufslisten. Einflussreichste Meister der Jetztzeit. Muss natürlich Eckhart Tolle sein. Wenn die Jetztzeit ist. Na, wenn man sich Videos anguckt, also wenn Leute befragt werden nach der Work, wie sie ihnen geholfen hat und so, sind alle völlig euphorisch. Ja, ja. Das Leben hat sie so verändert. Sie sich verändert durch die Work. Seitdem wissen sie überhaupt, was Liebe ist und so weiter. Totaler Paradigmawechsel. Ja. Von totalem Dunkeln ins totale Licht. Du musst dir nur James Carey angucken. Das ist ja der Erwachte von Eckhart Tolle. Dann weißt du, was dich erwartet. Ich kenne ja ein paar, die bei Byron Katie die Ausbildung als Mütter gemacht haben. Ich kenne die ja persönlich. Aber ja, ja. Ich muss da weiter nichts. Nein, ich meine jetzt so als Beispiel mal so von einem, von diesem Komiker Carey da, der jetzt der Erwachte von Eckhart Tolle ist und dann rum auch selber Seminare macht und so. Musst du mal angucken, wie er transformiert wurde durch das ganze Ding. Wie er es das verkauft. Das. Ja, ja, der Schauspieler. Jim Carrey, ja. Wunderbar. Genauso wie in seinen Filmen. Und die sind so furchtbar. Auch die Truman Show kannst du dir nicht angucken. Wenn du ihn. Nee. Er ist wirklich das amerikanische Sinnbild von Falschheit und Verlogenheit da vorne. Boah, schlimmer geht nimmer. Das ist echt heftig. War jetzt ein großer Artikel im Tagesspiegel vorgestern oder so, dass in Braunschweig jetzt einer umgeht, der bei Bedürftigen Geldscheine. Ach, seit Jimmy Carrey das erzählt hat. Ja. Weil er erzählt das gerne, dass er früher immer 20-Dollar-Scheine genommen hat und drauf Happy Nice Day und hat die irgendwo liegen lassen, wo man sie findet, von Obdachlosen. Der gute Mensch. Aber er wollte auch gar nicht dabei gesehen werden. Ja, aber er erzählt es jedem. Jetzt liegt der größere Schein, weil er reicher ist. Ja, jetzt kommen die Hunderter. Und dann freut er sich im stillen Kämmerchen, wer es gefunden hat und wie der sich freut. Und dann sieht es Gesicht. Ah. Hilfe, Hilfe. Und die Amis, die gehen dahin und alle strahlen. Oh Gott. Nein. Viel Spaß mit San Diego. Ja, ich will ja schon so oft in den Staaten. Ich habe da kein Problem mit. Das meiste waren auch schon mal über 200 Leute da unten in San Diego. Und die Fragen sind die gleichen. Also die Amis haben halt. Ich bin auch nicht anders da wie hier. Und es gibt trotzdem noch bei diesen 350 Millionen jetzt doch einige, die das gut finden. Die anders sind. Es gibt immer diese. Naja. Aber das normale amerikanische ist schon sehr furchtbar. I love you, I hate you too. Schluss jetzt. Hast du gerade Jim Carrey angeguckt? Naja. So, wen haben wir noch kaputt machen? Macht doch Spaß, ne? Alle mal durchzunehmen, durch einen Reißwolf drehen und dann, dass was rauskommt, ist gehacktes. Platon, was hältst du davon? Ah. Du hattest mal gesagt, dass das die beste Form der Psychoanalyse ist, die bewirkt. Ich habe gesagt, falls du ein positiveres Einstellung zum Leben finden möchtest, dann möglicherweise ist The Work nicht so schlecht. Hast du ja gehört, die laufen alle hinterher rum und also zumindest nerven sie nicht mehr mit mir geht's so schlecht heute. Also wenn du viele Freunde hast, die dir immer auf die Nerven gehen und sagen, mir geht's so schlecht, kannst du mir helfen, dann sagst du, geh zu Baron Katie. Weil hinterher können sie das nicht mehr sagen, weil dann hätten sie nämlich so viel Geld bezahlt für nichts und wieder nichts. Das klappt nicht. Weil sie das umdrehen müssen. Ja, ja. Aber dann nerven sie noch mehr. Oh, mir geht's so gut. Ja, aber dann kannst du schneller weg, dann hast du kein schlechtes Gewissen, wenn du in den Arsch trittst. Wenn du einen in den Arsch tritt, der vor dir steht und so arm tut, oh, armes Ding, dann hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen. Aber wenn so einer kommt, dann trittst du gerne. Weil der dreht es ja wieder um dann, für sich. Ja. Dann sagt er, oh, das hat mir bestimmt wieder irgendwas sagen sollen. Was sagt mir der Schmerz jetzt? Ist der jetzt richtig wahr? Ist da eine Wahrheit im Schmerz? Oder muss der hinterfragt werden erstmal ein paar Stunden? Tut mir das jetzt wirklich weh? Ist das jetzt wirklich wahr, dass der mich getreten hat? Konnte der vielleicht gar nicht anders? Wer will es wissen? Wer wäre ich ohne den Tritt? Wieso? Nee, auch wenn du, keine Ahnung, auch tolles Jetzt hat bestimmt für viele irgendwas im Leben gebracht. Aber das ist das Schlimme, dass es was bringt. Das glaubt mir keiner, das ist wirklich teuflisch, wenn du Erfolg hast. Ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du mit dem Tun Erfolg hast. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass es dir nach irgendeiner Technik besser geht. Weil dann bist du wirklich mehr und mehr abhängig davon. Es ist wie eine Droge. Du schießt ja immer mehr von dem Scheiß. Du musst diese Work dann jeden Tag 10-mal wiederholen oder 50-mal, damit du in dieser Stimmung bleibst. Weil du wirst süchtig nach dieser Stimmung. Irgendetwas, was dann irgendwas ist. Positives Denken oder irgendwas. Und ich bin zu faul dafür. Lass es einfach gleich scheiße sein. Was? Das kann es mit dir nicht passieren. Nee, dass es dir hinterher besser geht. Ist auch nicht gewollt. Rein aus Versehen passiert. Also, wenn es mal passieren sollte, entschuldigt bitte. Das war nicht leid. Es war nicht so gemeint. Dann bist du da einen schlechten Tag. Ich hätte mal eine schlechte Minute oder so. Ja, ein gewisser Suchteffekt ist schon da. Ja, weil nicht nach gut gehen. Nee. Möglicherweise danach, dass es dir nicht gut gehen muss, um zu sein. Dass du nicht glücklich sein musst, um dass du gar nicht brauchst, dass den Scheiß nicht, möglicherweise. Es kann scheiße und nicht scheiße sein, es ist eh alles scheiße. Dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, die Scheiße. Dass es alles scheiße ist. Aber dass es ab und zu mal gut ist, ganz schön schlecht ist. Wenn es mal gut ist. Wenn es überhaupt dann auffällt, dass es mal gut ist. Ist es schon scheiße. Ist wahr. Weil wenn es einem auffällt, dann ist der Rest nämlich immer alles scheiße. Wirklich scheiße. Aber wenn immer alles scheiße ist, auch das Gute scheiße ist, für wen? Was soll es? Scheiße. Ja, weil die Droge bist du selbst. Ich weiß nicht immer darauf hin. Die Droge, du bist total abhängig von dieser Droge. das zu sein, was du nicht sein kannst, ist die absolute Droge. Weil da ist eine absolut, dieser Frieden, der du bist, der ist mit nichts zu vergleichen. Da ist jedes kleine Gutflügel, Wurstelle bei Baron Cato im Dreck dagegen. Dieses unverrückbare, wirklich so mehr als solide seiende Friede, der da ist, unverrückbar ist, der ist vergleichbar mit diesem ganzen Schmalz und Gesülze von hoffenden Herzen oder irgendwas. Da gibt es keinen Vergleich für. Dafür musst du nichts tun, da brauchst du dich nicht besonders verhalten, da gibt es keinen besonderen irgendwas dafür, da kannst du der größte Arsch auf der Welt sein und ist immer noch da. Es hat keine Bedingung. Das ist, danach möchte ich eigentlich euch absolut süchtig machen. Und nur darauf euch zu richten und nicht auf diesen ganzen anderen Zinnober. Das sicher macht das absolut süchtig. Und das ist eine absolute Sucht. Zu diesem Frieden, der nicht bedingt ist an einem äußeren irgendwas. Der nicht bedingt ist an einem Gutfühlen. Oder ich habe ein offenes Herz und ich umarme euch alle. Scheiß. Mann. Von daher, klar, ich bin genauso ein Dealer hier. Ich darf dann keine Freude haben, dann bin ich abhängig von der Freude. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du kannst deine scheiß Freude heute behalten, keiner will sie haben. Noch niemals du. Das ist immer, wenn Leute kommen, ja, ich kann so viel Freude geben, ja, aber wer will der von dir? Ich scheiße gelaufen, falsche Veranstaltung. Ich will den Scheiß haben. Wir wollen dir einen Scheiß verkaufen, den sie selber, wenn er so schön wäre, warum wollen sie ihn loswerden? Immer wollen sie beweisen, wie gut es ist. Die meisten wollen beweisen, wie schlecht es ihnen geht, ne? Verkaufen, die ihr schlecht gehen und dann gibt es andere, die verkaufen, ihr gut gehen. Das ist immer ein Verkaufsgespräch. Ja, fühl dich ruhig angesprochen. Ja. Platon auch. Aber das macht dir dann doch so ein bisschen Hoffnung, dass dieses Selbstverständnis, was du hast, dass sich das auch langsam einstellen kann. Nein, nicht langsam. Das ist die Hoffnung. Nach einigen Jahren. Ja, also das ist entweder da oder es ist nicht da. Es ist immer da, das ist das Schöne. Auch ist immer da. Es ist jetzt schon immer da. Ja, schon, okay, aber nicht in Aber? Ja, das ja. Ist dann. Nur du gehst öfter mal fremd und wunderst dich, dass du dann auf den Kopf kriegst. Das ist wie Fremdgehen. Du gehst auf eine relative materielle Freude oder auf irgendeine andere Freude, Herzfreude oder mit Frauen oder liebst irgendetwas im Äußeren mehr als das. Und indem du fremd gehst mit irgendwas Äußeren, mit irgendetwas, was eben nicht das ist, was das ist. Kriegst dann auf den Kopf, weil da wirst du auf dich selbst eifersüchtig. Ja, aber wenn ich das immer weniger tue, dann das rächt sich. Aber wenn ich das immer weniger tue, dann. Aber du kannst es nicht weniger tun, es kommt automatisch. Ja, aber wenn es automatisch wegbleibt. Es bleibt aber nicht weg. Man wird älter, das ist vielleicht das Einzige. Das hat aber nichts mit Selbstverständnis zu tun. Sondern mit weniger Energie zu tun, dass man nicht mehr fremd geht. Also alte Männer, die nicht mehr fremd gehen, ist nicht mehr, dass sie nicht mehr wollen, sondern die können nicht mehr. Aber dafür gibt's wie. Aber egal, so oder so. Meine, wenn der Prozess stattfindet. Da ist kein Prozess drin. Du willst da wieder einen Prozess draus machen. Ja. Ich will das nicht machen. Ich du meine, machst einen draus. Aber im Moment so, als er. Es ist doch eine. Was. Also ich meine es so, dass es ist doch, du hast doch von mir ein anderes Selbstverständnis als ich von mir. Nö. Ja, weil ich eben festhänge in diesen. Ich habe kein Selbstverständnis, das ist das Wesentliche. Ich meine, das war es. Ich habe kein Selbstverständnis. Aber keiner ist das. Welches Scheiß selbst soll denn das selbst verstehen? Na, das. Warum muss das was verstehen? Naja, warum? Also gut, dann muss ich es anders ausdrücken. Selbstverständnis eben abfällt. Da fällt nichts weg. Da muss nichts gehen, da muss nichts kommen. Du willst immer noch das, was gehen muss. Damit du hinterher ein Erfolgserlebnis hast. Bei mir ist was gegangen. Einer geht noch. Dann werfen sie mir vor, bei dir ist doch auch was gegangen. Hast du das Gefühl, dass bei mir was gegangen ist? Ich bin doch der gleiche Idiot, wie ich geboren bin. Ja, um den Idioten geht es doch genau. Es geht um gar nichts. Ich muss mich doch nicht wieder in die Pfanne klopfen, wenn ich jetzt sozusagen meine Hilflosigkeit in der Weise ausdrücke. Das ist ja die Hilflosigkeit, du kommst doch, damit ich dich in die Pfanne haue. Ich habe damit auch wenn ich mich jetzt beschwere, ich habe ja kein wirkliches Problem damit. Da wird dann dein warm bei. Schon wieder dieses Gefühl, auch dieses da dieser Hilflosigkeit, dieser Idiotie eben einfach. Dieses Wissen, ja, es ist eben einfach klar, man hält besser das Maul. Das heißt ja nicht, wenn ich versuche zu täuschen, dass ich mehr verstehe oder mehr. Nein. Wenn man kann, sollte man ruhig sein. Wenn man kann. Vorhin hatte ich auch so einen Moment des Begriffes zu sagen, mit Baron Katie kann doch eigentlich gar nicht so schlecht sein, weil immerhin ist sie ja fördert ja diese Work, die Akzeptanz dessen, was ist. Ja, und wer braucht denn die scheiß Akzeptanz? Das ist angenehm und schön, aber du sagst ja auch im Feuer gar nicht an. Das Schlimmste ist, wenn es ab und zu mal angenehm ist, dann wird das Unangenehme immer unangenehmer. Dann bin ich total auf dem falschen Weg. Wer immer auf dem Weg ist, ist immer falsch. Jeder Weg ist falsch. Wenn du Glück hast, wirst du immer blöder. Wenn du Glück hast. Nein, ihr redet von Demenz, es ist die Armut des Geistes ist nicht Demenz oder irgendetwas. Es ist der Geist zu sein und keinen zu haben, das ist die Armut des Geistes. Und das, was Geist ist, kennt gar keinen Geist. Das ist die Armut, aber doch nicht Demenz, nicht mehr sich nicht erinnern zu können. Ihr verwischt immer irgendwelche Dinger hin und her und wisst gar nicht, wovon ihr redet. Meine Güte. Ja, aber hier, ihr doch. Weißt du, oh, du hast das gemeint so. Das haben wir aber ganz anders gehört. Ich habe auch nicht über die Demenz geredet. Dann hast du was gehört, was keiner gesagt hat. Hier haben irgendwelche Leute wieder über die Demenz geredet. Wer sich verteidigt, greift sich an, weißt du da, ne? Ich hatte einen dementen Vater, der war nicht lustig. Der war nicht lustig, ja? Nee, der war nicht lustig. Fände ich auch nicht lustig. Ich möchte gern noch mein Nummernkonto in der Schweiz, die Zahlen behalten. Wie ein Zettel. Aber inzwischen macht ja Nordrhein-Westfalen Yacht. Ich finde es gut, jetzt können die nicht mehr in die Schweiz und die können nicht mehr dahin. Krass kann nicht mehr da Israel. Jeder rächt sich, du darfst bei uns nicht mehr rein, wenn du was über schlechtes Rot sagst. Wie so Kindergarten, also die Welt, wie kann man da noch ernst drüber nachdenken, dass da irgendwann mal was besser wird oder Vernunft einkehrt? Verrückt, wa? Grass macht so ein kleines Gedicht und dann regt sich die ganze Welt über so einen Scheiß auf da, weil ein alter Mann da einen Furz gelassen hat. Ich glaube, wichtig. Oh, der trommelt und trommelt und jeder hört hin, wenn so ein scheiß Blechtrommler da auf die Trommel haut. Dann die Friedensbewegung macht jetzt für Gras, sondern das sind dann die Neonazis, dann sagen die wieder, wie gesagt, Neonazis, wenn ihr für Gras seid, nein, wir sind die nur die Friedensbewegung, und ist wieder davon da, oh Gott, das ist wie hier Baron Katie gegen den und der Katholle von links, wenn ihr mit dem noch redet, dann ist da noch der Flügelkämpfe von links und denkt, da war gestern Monty Python wieder, haben sie einen Bericht über den Herstellung, was dann hinter verboten wurde in Minnesota oder sowas, weil die der Mann von dem, die Frau vom Präsidenten gehört doch von ihrer Freundin, dass da irgendwas Falsches über Christus gesagt wird. Dann hat der Präsident, der Senator, das, oh Gott, oh Gott. Hilf mir, Gott. Eine große Klapse. Ja, die ganze Welt ist ein Irrenhaus. Total Irrenhaus. Kindergarten, Irrenhaus und jeder kleine Verletzlichkeiten, ob jetzt der Sarkozy Merkel gesagt, die Titten sind so groß oder so, oder der. Das geht nur um. Berlusconi hat gesagt, die Merkel hat einen Arsch, mit dem man nichts anfangen kann. Ja, so. Ein Arsch lacht. Nee. Und von sowas wird man regiert. Ein Arsch, den keiner haben will. Und niemals sie selber. Oh, oh, oh. Ja, ja, Sarkozy. Napoleon, Sarkozy. Bist du denn da noch ein Richtiger? Ich? Ich gucke gerne Fernsehen. Ja, weil du ja sagst, du musst eigentlich auch immer diese Veranstaltung machen. Also da ist ja auch, das kann man ja auch als Sucht sehen. Das geht ganz gut ohne. Das geht ganz gut ohne. Verdächtigerweise immer besser. Das ist gefährlich. Ja. Wir müssen dich wieder anfüttern. Ja. Schick mir noch ein paar Herzmeister, dann wird es sich beschleunigen vielleicht. Manchmal denke ich, ich verändere nur die Situation und mache nur noch geschlossene Gesellschaften. Geschlossene. Nee, so 14 Tage in der Wüste oder so. Kein Entkommen. Das war viel, ne? Das war hart. Ich stehe trotzdem nicht auf Wüste. Ich stehe nicht auf Wüste. Ich bin kein Gamel. Ja, Gamel vielleicht schon, trotzdem nicht Wüste. Naja, egal. Aber wie wir wissen, es kommt immer anders, als man denkt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Von daher fürchte ich das Schlimmste. Ich glaube, es wird nicht so kommen, wie ich mir das denke. Nee, aber bestimmt nicht so, wie ich das gern hätte. Aber wie gesagt, wenn eh alles immer scheiße ist, weil es wahrscheinlich noch schlimmer wäre, wenn es so kommen würde, wie ich denke, dann noch besser, wie es kommt. Nehmen wir es einfach, wie es kommt. Ne? Man, es nimmt einen ja auch, wie man selbst kommt. Ne? Ich nehme mich, wie ich bin. Kann man das? Nee. Man kann sich nie annehmen. Keine Chance. Man weiß, was für ein Arsch man ist. Den soll man annehmen? Man wäre froh, wenn er weg wäre. Aber kriegt den Arsch nicht weg. Aber dieser Spruch, may it be as it is, das entspannt mich öfter. Ja, das habe ich da hat sich sogar der Vishnu geärgert. Blau geärgert. Ja, mit dem Spruch habe ich den Vishnu geärgert. Wer ist Vishnu? Wer ist Vishnu? Wer ist Vishnu? War sie bei Osho? War sie in Indien? War sie im Ding? Ach, in dem Tempel, du meinst, ist was? Damals, als du noch Shiva warst. Oder? Was? Damals, als du noch Shiva warst. Nö. Ne? Da Vishnu. Ja, also im Ratschalot, im Vishnu-Tempel. Da unten im nördlich von Tamil Nadu. Da gibt es einen Vishnu-Tempel, da gehen alle Leute hin, damit sie ihre Wünsche loswerden. Und erfüllt. Ja, Radama war da, jedes Jahr mit Kalidas und so, die sind alle dahin. Ich bin einmal mit Kalidas und so. Da haben sie mich vorher gefragt, sag uns, was soll man sich jetzt, was wäre der beste Wunsch, den ihr jetzt wünschen könnt, das wäre irgendwas. Und der Kalidas natürlich, er möchte viel Geld verdienen mit seinem Schmuck und Josef aus Österreich, er will erleuchtet werden. Und alles solche schönen Wünsche, was man sich so gerne innig wünscht oder was auch immer. Da haben sie mich ja, wenn du mich fragst, der beste Wunsch ist, sei es wie es ist. Der ist sofort erfüllt. Ja, sofort Erfüllung. Instant Fulfillment. Also wenn du keine Zeit hast, solltest du dir wünschen, dass es so ist, wie es ist. Ansonsten könntest du länger warten. Und meistens, wenn er dann erfüllt ist, ist schon, weiß ich gar nicht mehr, was du gewünscht hast. So bescheuert. Also, wenn ihr schlau seid, wünscht, sagt doch einfach, made be as it is. Sofort Erfüllung. Instant Fulfillment. Moment für Moment eine sofortige Erfüllung dieses Wunsches. Der einzige Wunsch, der sich sofort selbst erfüllt. Und dann habe ich da gestanden, haben sie nach 2 Stunden Warten in der Reihe stehen vor diesem Lingam da von was immer, dem Ding, haben sie mich rangezogen, ich habe dahin, dann wollte ich weggehen, haben sie mich 3-mal da wieder hingeschubst. Sonst haben sie die Inder immer wieder weg. Nächste, die konnten nicht genug. 3-mal haben sie, ich sage, ich will da, mich festgehalten. Wünsch dir was. Das geht nicht. Der Wunsch gilt nicht. 3-mal. Da stehen immer so, immer weiterjagen, damit es schneller geht. Nein, bleib stehen. Du hättest ja alle in Frage gestellt, wenn du dir das wünschst. Ich hab durchgehalten. Ich stand da. Ich hab mir was gewünscht. Aber dass er das nicht machen kann, nämlich diesen Wunsch kann er nicht erfüllen, da brauche ich keinen für. Das hat ihn total ausradiert. In dem Moment gab es keinen Vishnu mehr. Das kann er nicht erlauben. Das war nicht lustig. Kannst du das laut sagen? Nee, brauchst nicht laut sagen. Da wussten wir doch nicht, warum, was du dir das wäre denn nicht. Du bist vielleicht ein Trüppchen. Das Bewusstsein ist doch überall in diesen ganzen Figuren. Und Vishnu ist Teil des Bewusstseins und das will immer alles erfüllen. Wunschding und die da Leute stehen, sind doch voll in Tune mit dem Bewusstsein. Also wovon träumst du denn hier? Du wirst doch nicht verstehen. Bleib deprimiert. Fertig. Jetzt kommt die Rache wieder. Da regt sich jetzt Vishnu auf. Die Strafe Gottes. In Form einer Frau. Dann kommt Vishnu von Vishnau, ne? Also das deutsche Du. Wünscht dir was? Wischi. Ein bisschen Wasser? Wischi. Ist da Wasser, ja. Soll ich dir ein Wasserchen holen? Scheiße, war schon wieder. Oh, das ist dann sagen sie, du darfst die Götter nicht beleidigen. Ja. Aber Vishnu ist ja nicht so wachsüchtig. Man weiß nicht, wenn man ihn richtig erwischt. Erwischt. Erwischt. Dann wischt er die ein. Vishnu. Nee, aber darum, dass der Titel des Buches ist dementsprechend. Welches Buch jetzt? Ach, das gibt's auch als Buch. Mein Gott. Also. Das ist verfilmt worden. Da kommt Ende des Jahres ein Film raus. Es kommt ein Film raus, wo was sogar mit voll mit Sprüchen und Zitaten und Dings von einem Jugoslawen, der hat einen Film gedreht. So richtig so eine Liebesgeschichte mit Indien und zum nach Kiro und dann macht, oh Gott, dann, vor 3-4 Jahren hat er mich mal in Wien gefragt, darf ich von dir was benutzen für irgendeinen Doku, irgendeinen Film? Weil mach doch, was du willst. Und jetzt vor ein paar Wochen hat mir dann die ersten Dinger geschickt davon. Von der Rigner Spielhandlung, 1,5 Stunden mit. Gott, oh Gott, ich das. Jetzt ist er fertig. Und Brad Pitt als Karl? So kleine Rache-Dinger kommen jetzt so. Wisst ihr, der Alt-Nazi kommt jetzt so. Weil Brad Pitt hat ja auch diesen Dings gespielt, da 7 Tage Tibet, ja. Oder 7 Jahre Tibet oder so. Darum genau. Kommt er jetzt auf ja. Der deutsche Harris oder Harris, wie ist der? Harris. Ja. Österreich. Österreich. Sollte der nicht auch Shantaram spielen? Oder Shantaram? Ja. Hast du das hier gelesen? Nein. Ist das auch für Film? Ja, so was lese ich dann. Kommt als Film. Ja. Das war schon schlimm genug, da wie heißt das? Essen, Trinken, Beten oder so ein Scheiß. Oh, war der Scheiße. Boah. Nur weil man eine Freundin hat, musste man sich den angucken. Das war ein Grund, warum ich mich scheiden lassen habe. Weil ich sowas angucken muss. Boah, Julia Rock. Das Einzige, was die Bali-Landschaft ist, okay, aber so die Gespräche in diesem Ashram da von Guru Mai, oh, und von Italien, oh Gott, oh. Das riecht schwer daran. Boah. Nee, es ist doch voll geworden, Mann. Oh, nee. 85, als ich da war, war es okay. So was sollte ich nie von dir verlernen. Was denn? Das ist Swingerclub oder was? Wenn wir von Wünsche äußern. Der kleine Hobbit oder so. Doch, den werde ich wieder gucken, das will ich. Was auch immer, den mochte ich ganz gern, die Trilogie. Was? Der Herr der Ringe? Warum das denn? Das war super. Das war 8 Stunden über Hilflosigkeit. Ah, wunderbar. Und der Höhepunkt war, dass das froheste Herz, das offenste Herz, der Frodo, noch niemals er konnte den Ring fallen lassen. Dass der fast 1000 Mal umbringen lassen hat für den Ring und damit weiter. Und er war das reinste Herz überhaupt und nur er hätte das können. Noch nicht mal er konnte den Scheiß fallen lassen. Wunderbar. Da musste erst der, Ding ihm im Finger abbeißen, damit er aus lauter Angst ab und zufällig fiel der Scheiß da runter. Das ist das. Der Hinweis, wenn es sein soll, wird es sein, aber nicht, weil du es kannst und du ihn fallen lassen kannst. Der ganze Film war super. Hm? Was? Beißen. Wer beißt? Umgehen für einen Fingerbeiß. Fingerbeiß. Beiß mal. Nein, da gibt es eine Technik. Leute, will ich wissen, was weh tut? Mach mal so und beiß mal auf, oh, die, ja, auf die kleinen Finger. So fest wie du kannst. Ja. Einfach auf den Fingernagel beißen. Ganz lange. Ganz lange und fest. Und jetzt mach mal einfach nur so, zieh dran. Das ist eine der schlimmsten Schmerzen, die man haben kann. Was? Nein, aber unverhofft, weil du rechnest nicht damit. Du denkst, das geht ja noch, das wird doch ganz harmlos und boah! Ist nicht lustig. Das haben wir als Kind immer gemacht. Ja. Leute geärgert. Unschuldig. Ganz unschuldig. Beiß doch mal nur auf deine kleinen Finger, so fest wie du kannst. Dann nur mal kurz ziehen. Ja. Ja, es wird gleich blau. Man braucht keinen Fingernagellack mehr. Dann kann man beißen. Die Farbe Pflaume. Apropos Pflaume. Also schießen. Toll, gut. Nee, das mochte ich schon. Ich glaube, wann habe ich das gelesen? Die Bücher habe ich bei der Bundeswehr gelesen, weil wir haben so viel Zeit, waren im Innendienst, bei den Erkundern. Wir wussten gar nicht, was man machen soll den ganzen Tag. Ich habe Krieg und Frieden gelesen, ich habe Hunde wollt ihr ewig leben. Die ganzen dicken Dinger, die ich alles gelesen habe. Der Titel fand ich gut, Hunde wollt ihr ewig leben. Platon und Gott, dann haben wir immer Wettbewerbe. Ich habe einen gehört, wer die meisten Fremdwörter kannte. Und was die bedeuten. So. Wenn man ein neues wusste, das der nicht wusste, hat man gewonnen, so ungefähr. Das hat mir wert, das hilft mir jetzt alles. Ja. Das war Bundeswehr. Da bin ich vorbereitet. Deswegen bist du so gewachsen. Ja. Vom Fremdwörterraten. Bringt 4 Punkte. Und ich habe aufgehört zu trinken und zu rauchen. Bei der Bundeswehr, in einem halben Jahr. Was gegen die Bundeswehr sagen? Weil ich dann 4 Wochen im Krankenhaus musste, wegen Magengeschwüren. Nach halbem Jahr, wo mir Leute sagen konnten, was ich zu tun habe. Ja. Jeden Tag und jeder Schnösel, ich da. Das dir. Das mir. Das habe ich nicht ausgehalten. Ich habe gesoffen, geraucht und denk, und dann war ich natürlich fertig. Ab ins Krankenhaus, haben sie gesagt, 5 Narben haben sie im Bauch. Ja gut, und dann 6 Wochen in Gießen im Bundeswehrkrankenhaus. Nur vollgedröhnt. Die haben dich also, du warst nur weg. Ja. War um 10 bis zum Umfallen, bis zum Abwinken. Nur noch. Gott. Ich war einer der wenigen, die aufgehört hat, zu rauchen und zu trinken. So, jetzt geht's weiter. Das Leben spielt verrückt, oder? Wenn man sich mal überlegt, was alles so passiert ist. Oh, ja. Und nichts ist passiert. Ist genau der gleiche Trottel wie vorher. Mann. Und Valium 10 ist angenehm, oder? Nochmal? Valium angenehm? Ich kenne das nicht. Hat sich das angenehm angefühlt? Es ist weder noch. Weder noch. Es ist weder angenehm noch nur. Du bist gar nicht da. Du weißt gar nicht mehr, was angenehm ist. Das ist das Spirituellste überhaupt. Du bist wie im Cloud. Rosa Wolke. Die Wolke, grau heute, grau und morgen grau, im Morgengrauen und Abendgrauen. Du weißt gar nicht mehr. Angenehm ist das nicht. Ist einfach nur nicht. Was? Hinterher braucht man einen Zug, ja. Weil es wäre mehr eine Abwesenheit. Ist aber nicht, du kannst nicht sagen, es ist angenehm, dass es ein schönes Gefühl ist oder so. Nur abwesend. Ist nicht wie Kaptagon oder so, was die Nutten immer nehmen. Kennst du auch nicht? Kapi haben wir früher öfter mal. A1 oder Kapi vor dem Disco. Ja. Das nehmen auch die Prostituierten, damit sie es durchhalten. Damit sie sich nichts bei denken. Ja. Mund auf. Ich habe mich damals öfter mit denen unterhalten, wie sie das aushalten. Ich habe mich echt interessiert, wie schafft ihr das? Überhaupt, wenn der Schlachtermeister von gegenüber kommt. Sagt, wie machst du das? Ja, ein Kappi und durch. Dann sehen sie alle gut aus. Naja. Was macht man als Psychologe da? Zwei Kapitel. Das ist doch klar. Könnte man so machen. Das ist dann so ungefähr bei den Dickschall-Leuten in Madras. Da haben sie hinterher festgestellt, dass sie in den Tee, in den Chai, den sie gekriegt haben, alle Bang reingemacht haben. Haschisch, ja. Dann haben sie nach drei Wochen, haben sie natürlich immer besser gefühlt, immer leichter und Sinn gemacht und haben so eine Art Einheitserlebnis gehabt, aber haben sie, weil sie alle nur Drogen gekriegt haben. Alle Brad Pitts übrigens und Joe, die waren alle da. Guck. Alle weg. Isaac Shapiro, alle die Meister, die erwachten, sind alle nach Diksha gegangen und haben hinterher, aber was war? Alle haben unter Drogen gestanden. Das war eine tolle Idee. Was? Das war eine tolle Idee. Ja, ich meine, die Geschäftsidee ist super, ne? Und dann habe ich gedacht, immer mit erhöhter Dosierung, oder wie? Ja, immer ein bisschen mehr. Nach einer Zeit bist du auch, du weißt gar nicht, was dir passiert. Nur dann ist ja Erleuchtungsgarantie da. Nach drei Wochen hast du Erleuchtung. Aber Shakti ist eine Droge. Was? Shakti ist auch eine Droge. Ja, ist ja gleiche Droge. Nur eine andere Form. Ne, und da gibt es dann einen Vertrag, also du kriegst das Geld wieder, wenn du nicht erleuchtet bist. Das sagt man unter Bang. Ne, ich meine, du musst natürlich hinterher beweisen, dass du nicht erleuchtet bist. Das probier mal. Dann kriegst du das Geld wieder. Wenn du beweisen kannst, dass du nicht erleuchtet bist, kriegst du das Geld wieder. Das ist 100% Garantie. Keiner schafft es. Sind die noch aktiv? Es gibt noch. Aber bei der Einweihung der Goldenen Stadt sind drei Inder zertreten worden, weil sie das Gold von den Dächern reißen wollten. Dann hat er gesagt, ihr seid es nicht wert, ich gebe euch alles, ich schenke euch alles, ich gehe jetzt. Der Bhagavan mit seiner Frau. Ihr seid es nicht wert, dass ich euch sowas aufbaue. Da war er beleidigt. Ja, dann hat er das Ding denen geschenkt. Jetzt können sie die Goldene Stadt selber mit denen machen, was sie wollen. Die haben da so, die haben richtig die Inder, die haben 10.000, 20.000 auf die Dinger drauf und wollten das Gold von den Dingern. Das war die Goldene Stadt. Gold. Boah. Da haben sie ein paar Tote da gehabt. Und dann war Polizei, und dann war Ding, so groß Skandal und alles mögliche. Aber das war die Stadt des Friedens. Ja, muss man mal sich vorstellen. Der will ja den Weltfrieden einläuten mit Diksha, indem er die ganzen, was auch immer, die Gehirnzellen wieder in richtige Ordnung bringen, Harmonie versetzt durch Diksha, sollen natürlich dann sich verbreiten, wie bei TM. Die gleiche Scheiße wie bei Mahawashi Washi Washi und dann geht die Welt baden. Kurz mal schwimmen gehen. Super, ne? Das wiederholt sich. Reiki war der gleiche Scheiß. Es ist, wie oft muss man den Scheiß noch mitmachen? Ewig. Und dann kommt die neue Erde von Eckhart Tolle noch dazu. Oder Byron Katie mit The Work. Es ist im Grunde, in der Basis, die gleiche Ansatz. Und es verkauft sich immer wieder. Mit anderen Namen. Und immer wieder auch wieder im Weltfrieden. Und wenn einer in der Gruppe diese Ausstellung, ein offenes Herz, dann strömt das Herz auf alle über. Und immer irgendwelche Kaktiken. Das ist eine gute Vorbereitung. Was? Alles eine gute Vorbereitung auf Karl-Heinz. Oh. Ich soll Ihnen allen Dankesbriefe schreiben, oder was? Ja. Ja, mein Freund Isaac, den werde ich in Holland wieder treffen. Bei diesem Tralala da. Man gut, dass ich die. Nee, ich werde sie ja nicht treffen. Ich werde ja nur den ersten Abend, bevor noch keiner da ist, da sein. Das habe ich ja eingerichtet. Ich war ja schlau. Bevor die anderen kommen? Ja, ich habe einen Tag vorher einen Work, also so einen Abend nur für mich allein. Ich hab, das habe ich gesagt, ich komme nicht mit dem ganzen Scheiß. Sagt er, dann kommst du einen Abend vorher. Ich sage, okay. Habe ich gar nicht dran gedacht, ich war ja schlau. Und dann fährst du wieder? Dann fliege ich wieder weg. Am nächsten Tag. Ist in den USA oder in Holland? Das ist in Holland, Ende Mai. In den USA muss ich leider da sein. Naja, gut. Nee, aber wie sich das wiederholt, es wird einfach nicht, es wird nicht besser. Und ich, was soll mit der ganzen spirituellen Mannschaft noch passieren? Ne? Dann kommt wieder irgendwas, wieder eine neue Bewegung. Engelzettel. Englisch? Engelzettel. Das ist ja alt. Das haben wir ja schon in 50ern gemacht. Aber es klappt immer noch. Oder mit dem Einhorn Verbindung aufnehmen. Ja. Das nennt man Sex haben, ne? Mit dem Einhorn Verbindung aufnehmen. Das nennt man Horny da sein, ne? Ein Horny. Da darf ich mal was fragen zu dem, was hast du gesagt, Shakti oder so, dass das auch eine Droge ist? Ja. Die Präsenz der Energie des Meisters. Süchtig. Hm? Ja, guck sie an da, die beiden. Oh. Papaji, Osho, sitzt da wieder rum. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Fängst du an, hinterher zu rennen. Das war der, ja, dieses andere Frau, der Radian, dass diese Tante hier war in Berlin, für die ich Musik gemacht habe. Ja. Was ist die nochmal? Schankra. Für die du Musik gemacht hast. Devi, ja? Babi Shankar. Ja. Und ich habe mit der Musik zusammen gemacht, ne? Und da war diese Energie da. Da bin ich so ins. Oh. Ne, weil ich kannte diese Energie von Papa schon. Ne? Da bin ich so jäpperig geworden danach. Da habe ich die Energie schon. Aber ich habe das Gefühl, ich habe sofort das Gefühl, mir fehlt was. Entzug. Ja. Ja, das ist wirklich. Das ging ein halbes Jahr. Das ging ein halbes Jahr. Und dann habe ich gedacht, okay, ist fein. Warum sieht er jetzt so windschnittig aus? Ja, und ich war in einer sehr schlechten Laune. Und sie macht diese Schachis, ich habe gedacht, warum nicht, wie ich gehe, und ich war total, so stark, unglaublich. Ja, gibt's alles. Ich weiß genau, der kommt wieder. Der Arsch wartet wieder, um demnächst zu erklären. Nee, ist eigentlich wie in eine Kneipe, du gehst und trinkst dir einen, in einer anderen Form dann. Bist du mal kurz blau und dann hinterher wirst, wenn du wieder nüchtern bist, hast du einen Hangover. Geht es dir beim meisten noch schlechter. Aber vielleicht muss man da durch, wer weiß, wer sagt. Wie oft muss man einen trinken damit, bevor man kotzt? Mit Depressiven klappt das doch auch super. In was? Mit Depressiven, das klappt doch auch super. Also ich habe depressiven Freunde, dann geht es mir immer schlecht. Die Energie, ja, das Negative klappt genauso gut. Ja. Also die Spiegelneuronen, die sind sehr gefährlich. Ja, aber das sind Spiegelneuronen, nennt man die. Das ist dann das Gehirn. Das Stärkere ist dann, übernimmt dann das Schwächere. Und dann, wenn die Depression des anderen wirklich extrem ist, dann zieht es dich da rein. Wenn, du denkst, wenn das andere jetzt in höhere Schwingung, dann zieht es dich hoch. Das geht bei mir jetzt nur besser. Das was? Das ging bei mir früher besser, dass mich sowas hochgezogen hat, dass ich so. Das funktioniert nicht. Also nicht mehr so. Hast du zugenommen? Nee, man hat möglicherweise die Erfahrung gemacht, desto höher man kommt, desto mehr, wenn man fällt, tut es am meisten weh. Vielleicht hört man deshalb noch, weil man, vielleicht lernt man ja, dass man nicht mich mit einem Scheiß hochziehen lässt. Wenn man weiß, hinterher fällt man umso tiefer. Wer weiß, vielleicht ist dieser Grundton wie bei der Musik der beste, der ununterbrochen einfach nur weder oben noch unten ist. Okay, Ramana hat immer gesagt, dieser Grundton, wie in der Musik vom indischen Ding, ist der Grundton des Gewahrseins und einfach diese Schwingungslosigkeit. Das ist dein natürlicher Zustand. Das nennt man den Frieden, der immer da ist. Diese Hoch und Nieder und Hochkommen und Runterkommen, das sind solche, naja, relativen Schwingungsebenen, die kommen und gehen. Die sind weder gut noch schlecht. Die können dich nicht vermehren, vermindern oder irgendwas mit dir machen. Dieser Grundton ist ununterbrochen das, was du bist. Das ist bei Meister Eckhart der Urgrund an sich. Der ist immer Urgrund, egal welche Turbulenzen in diesem See von was immer sein, da sich abspielt. Das kannst du halt nicht sein. Das bist du auch jede Nacht ohne die Bewegung des Meeres. Und dann morgens bewegst du wieder, aber das ist ununterbrochen. Und dafür muss man nichts tun, da braucht man keine Übung für, da ist kein... Woher soll das kommen? Wenn es schon immer da war. Und alles andere, was kommt und geht und Verschiedenes, ist halt verschieden. Und das ist alles. Aber da ist diese Verschiedenheiten von Frequenzen und hoch und runter machen, eben das, was du bist, nicht verschieden. Die verändern in keiner Art und Weise deine Natur. Und alles, was da verändert sich und hoch und in Stimmungsschwankungen sind, Phantomschwankungen. Das Phantom schwingt hoch, das Phantom schwingt runter, das Phantom lässt sich hochziehen und kann sich wieder runterziehen lassen. Also, weil das Phantom schon in sich eine Schwingung ist, die dann immer mit den anderen Schwingungen total labil hin und her schwingt, es halt hoch. Attituden, runter, hoch. Aber da, deine Natur ist doch damit nicht. Da schwingt nie was. Da ist nie etwas, was mehr oder weniger ist, was man überhaupt bemerken könnte. Das bemerkt man gar nicht. Da gibt es nämlich keinen Merker. Und von daher... Aber das ist diese Nüchternheit, oder die, was sie Kälte nennt, die... Und wenn das, was das Phantom ist, damit in Berührung kommt, dann wird es depressiv. Weil das hält es nicht aus. Das Phantom braucht Verschiedenheit, Schwingung. Hoch, runter, mal anders, das... Und wenn es dann nicht mehr hoch und runter geht, sondern in der Frequenz der Frequenzlosigkeit dem näher kommt und davon verweilt, dann ist es das Höllenfeuer. Also es fühlt sich an wie die Hölle. Ich kenne das Zeiten, wo es total gleich war. Das fand ich ziemlich nervig. Ja, das ist die Hölle. Das ist die Hölle für den Teufel. Ja. Wenn nichts mehr passiert. Du bist der Erste, der das so benennt. Ja. Aber das ist die Depression, das nennt man im Englischen Deep Rest. Also es ging mir nicht wirklich schlecht, aber es war nervig, nein, wenn das so ist. Es ist nicht nervig, es ist einfach, man kriegt Angst da drin. Mhm. Es ist so eine, naja, Sinnlosigkeit, ja, für etwas, was Sinn braucht. Ich habe immer wieder diese Phasen, wo es mir nicht schlecht geht, aber es ist alles sinnlos. Ja, sinnlos ist es nicht. Es ist, ist noch schlimmer als sinnlos. Ja, so erlebe ich das. Ja, ja. Naja. Aber das nennt man im Englischen deep rest. Man ist deep rest. Man kommt der Ruhe näher, aber die Ruhe kann keiner vertragen. Die hält keiner aus. Kein Phantom kann die Ruhe ertragen. Und weil wenn da Ruhe ist, wirklich die Ruhe, was Ruhe ist, und du da näher kommst und die Frequenz der Ruhe da ist, das hält keiner aus. Das ist unerträglich. Dann bemühst du dich schnell mal wieder auf was anderes oder irgendwas in Bewegung zu bringen. Dann machst du schnell mal die Arbeit wieder von Baron Katie oder gehst nach Eckhart Tolle zum Tralala. Und dann machst du dir ein bisschen Hoffnung, bis es nicht mehr funktioniert. Ja, aber bis es nicht mehr funktioniert. Und dann, wenn du nicht mehr anders kannst, dann okay. Und dann verbrennt es von allein. Aber nicht, weil du es willst. Dein Wille ist immer wieder in die Bewegung zu kommen, dass irgendwas passiert, Sinn zu finden, irgendwas zu tun, was bringt oder nicht bringt, weil da lebt der Handlungsreisende von dieser kleinen Händler in einem. Der muss was kriegen für sein Tun. Der braucht eine Aufgabe. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann möglicherweise, aber es ist nicht das, was du willst. Nee, ich will das ja auch nicht. Ich glaube, dass Freude kommt. Die kommt aber eigentlich so gerade auch nicht. Die kommt nie. Nee, die kommt ja, ich kann es ja nicht mehr machen, das sehe ich schon. Du kannst sie nicht mehr artifiziell herzaubern. Nee. Du kannst nicht mehr faken. Ja, wenn ich mich freue, freue ich mich einfach, aber ich kann es nicht programmieren. Die andere sagen, ah, dann mache ich das und dann geht es mir gut. Und es geht nicht. Geht doch nie. Da hoffen die auch, ich wundere mich auch. Ich glaube nicht. Die trinken dann ein oder gehen mal zu dahin und dahin und tanzen sich ihren Scheiß weg oder so und dann hinter. Jeder hat seine Technik. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann kommt er zu mir. Aber das hat er gesagt. Wenn es zu schlecht geht, Karl. Ich höre dir zu. Das ist jetzt auch noch. Dass man versucht, es in Bewegung zu bringen, dann oder das halt macht, wie auch immer, das ist im Grunde genommen auch normal in Anführungszeichen. Nein, das ist die Natur des Phantoms. Die Natur. Das ist nicht normal, aber es ist die Natur des Phantoms. Genau. Und was soll das sonst machen? Das will überleben, aber in der Ruhe kann es nicht überleben. Das ist Grabesstille, das hält keiner aus. Es braucht ein relatives Leben, es braucht Lebendigkeit, damit es sich spürt, es braucht irgendwas. Aber wenn da kein Spüren mehr ist, wenn es sich tot fühlt, das hält es nicht aus. Das kann Jesus so hat es nicht ausgehalten, den musste man nageln, damit er ruhig bleibt. Damit er sich nicht mehr bewegt. Dann muss man ins Herz stechen, den Herzmeister, damit er sein Herz auch noch verliert. Dann musste man ihm sonst was noch. In die Seite da und Ding, damit er bloß sich überall, damit er bloß keine Berührung, nicht mehr dynamische Meditation machen kann. Ich meine, du hast ja gesagt, verbrennen ist das im Endeffekt von alleine. Was? Alleine, ohne dass man irgendwas dazu tut. Das alleine, was? Ja, du hast ja gesagt, jede Nacht machst du ganz von alleine, gehst du schlafen und gehst in die Ruhe. Und keiner hat Angst. Ja. Ja, also ganz natürlich. Nur weil du so erschöpft bist vom Tag, fällst du in die Losigkeit. Und jeden Morgen bist du wieder frisch, damit du weiter tanzen kannst. Also passiert doch jede Nacht, dass es aufgibt, wegfällt. Ganz natürlich. Und jeden Tag, morgen fängt es wieder an, frisch und munter und kümmert sich. Das ist nun mal das Sorgen, die Natur des Sorgers. Er sorgt sich, bis der Sarg sorgt, sagt. Sarg kommt. Dann sorgt er sich auch um die Farbe seines Sarges. Und welche Ohren? Heute war ich auch, dachte, was machst du denn hier? Ich gucke in den Ohren, da gibt es da in Kreuzberg, wo man Ohren kaufen kann. Schaufenster. Und erwische mich, so als wenn man zum Wohnen Einrichtung geht, welche Ohren hättest du denn gern? Fand ich gut, da war so eine so ein bisschen chinesisch, aber ganz, ganz zen-mäßig, schwarz-weiß, so ganz pur. Aber andere, da war irgendwelche Malerei und so, nee. Da ich bin nur in so einer Zen-mäßig. Was? Kannst du schon ruhig mal behalten. Aber ich glaube, bis dahin lebst du nicht mehr. Weil die raucht ja weiter. Wenn du aufhörst, stirbst du, weißt du. Nein. Ich höre auf. Wenn du stirbst, hörst du auf. Also ich finde das auch nicht schlecht, wenn ich dann aufhöre und nicht sterbe. Nee, ist verrückt, ne? Was man sich alles so, wo der denkst, die Aufmerksamkeit dann draufsteckt und was man sich dann wieder aussucht. So als wenn man ein neues Sofa sucht oder so. Zum Schlafen, im Bett, schöner Wohnen. Wo bist du denn du denkst, dann bist dann schon wieder eigentlich über den, der dich dann in der Urne, die Urne sieht, wenn du da drin liegst. Du guckst mit den Augen schon, die auf das gucken, was du mal warst. Was die dann von dir denken. Nein, hatte der Geschmack. Das geht um den Geschmack. Wo hat der sich denn reinlegen lassen? Jetzt haben wir ihn aber reingelegt. Der ist bescheuert, ne? Das ist so, als wenn ein Koma-Kranken, dass die Verwandtschaft bloß sich über das Erbe unterhält. Der wacht nur auf, wenn er will nicht mehr, weil er hat die Schnauze voll. Er kommt nicht mehr hoch, dann lässt man Erna und denkt über, wer kriegt die Brillanten und wer kriegt die Einrichtung und die Tasse. Und nein, Erna nicht! schon ist er wieder voll im Geschäft. Das haben sie im Krankenhaus echt drauf, die wissen das. Die rufen dann erstmal alle Verwandten an, kommt mal, die ist am Sterben. Und, lasst, und dann stehen sie alle um, ach die Arme, und wer kriegt das, was heißt das denkst du? Und dann sind sie schon am Zocken da. Und dann, nein, ich bleibe ruhig. Ich verweile in meinem... Aber wenn es dann zu dem Pelzmann geht, nein, nein! Oder wer das Haus kriegt, oder... Oh. Oder dann steht ja auch im Testament 20 Jahre Grabpflege. Ja. Wer macht das Grab? Und dann sagt die Erna, nein, ich mach das nicht, aber Erna sollte ja was kriegen. Was, die macht mein Grab nicht? Dann kriegt die auch nichts. Schon ist er wieder da. Das wird dann ja bezahlt von dem Erbe, komischerweise. Also man zahlt selbst seine Grabpflege und liegt eigentlich schon darunter. Wenn man was hat. Nö, das finde ich vernünftig. Man soll für den Scheiß schon aufkommen. Schöner Wohnen nach dem Tod. Mit Aussicht. Ja, in Amerika haben sie Handys mit 10 Jahre Batterie. In Wien, da haben sie oben Glocken dran hängen. Mit einer Stange drunten ins Grab rein. Woanders fehlen sie, damit sie nicht mehr rauskommen. Woanders, dann nageln sie alles da wirklich fest, dass sie wirklich nicht mehr wiederkommen. Nee, das war im 19. Jahrhundert, in Romantik war das üblich, dass man da so eine Glocke oben drauf hatte, mit einem Seil unten drin. Für Scheintote. Für ja. Jeder hatte Angst, dass der Doktor oder dass die Familie einen so vergiftet hat. Es gab so drogenmäßig und dann so Scheintod. Damit man, wenn man. Hier, ich, stimmt nicht. Hier gibt es auch Totenwache. Warum gibt es denn Totenwache sonst? Ja. Und jetzt in Amerika haben sie ein Handy drin. Mit langer Batterie. Ja, was? Man weiß ja nie, wann man wieder wach wird. Der könnte auch ja, weil der Geist weiß ja nie, wann er wieder wen anrufen will. Der könnte auch nicht sagen, wo er sich befindet. Wer? Ja, der dann anruft und aufgewacht ist. Es gibt doch GPS im Handy. Jetzt denk mal weiter. Die orten dich genau, wo du liegst. Auch einen Zentimeter genau, ja, mit dem Satelliten. Dunkel. Ja. Was? Ich bin hier im Dunkeln, ja, oder? Es ist dunkel. Hier ist es dunkel. Wo sind sie? Hier ist es dunkel. Ende. Kann man da in die erste Hilfekasten mit reinlegen oder so Notfallwerkzeug? Ich würde dann so eine Flasche Schnaps oder so. Wir laufen dann. Papa hat mir immer als Kind erzählt, dass eine Frau wurde beerdigt und dann ist sie wieder wach geworden und hat dann mit den Händen alles zerrissen. Ja, ja. Mir hat früher öfter mal Särge aufgemacht, wenn sie die wieder rausholt, dann wurde das alles zerkratzt bei den ganzen Händen. Das gibt's öfter. Soll auch heute noch vor. Ach, ja, ja. Passiert immer wieder. Es gibt wirklich solche Krankheiten, die da so eine Totenstarre erzeugen. Also alles. Und dann hinterher. Passiert nicht, wenn man sich verbrennt. Zumindest kann man keinem mehr nichts mehr zerkratzen. Ne? Das sieht man nicht. Das soll ja auch lustvoll sein. Schneller. Ist was? Das soll ja auch lustvoll sein, verbrannt zu werden. Haben Sie denn schon mal mit einem Verbrannten gesprochen? Nein, man sagt, die Flammen nehmen den Sauerstoff sofort weg, du bist sofort Gehirn weg. Weil gar kein Sauerstoff mehr zum Denken da ist, also gar keine Möglichkeit, aber. Ja, das ist ja auch die Erklärung also von Neurologen, warum man dann bei Nahtoderfahrungen schöne Lichter sieht und solche Sachen. in bestimmten Bereichen, die dann unterversorgt. Ja, ja, weil keine Sauerstoffversorgung mehr da ist. Das ist eine Theorie für jede Stufe von diesem Phänomen, für Besuch medizinisch zu entschlüsseln. Also langsam geht das Licht aus. Und wenn das Licht ausgeht, dann geht das andere an. Aber das ist gar nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Aber können ja trotzdem in die Hose. Häng in die Hose, ja. Ganz sicher. Ja, man kann Geschäftsideen langsam entwickeln. Und jetzt auch nicht mehr. Es ist immer schön, über den Tod zu reden, ne? Fühlt man sich am lebendigsten. Wenn man über Tode ist, fühlt man sich auch als depressiver, ganz schön lebendig. Ne? Weißt du auch, warum das Entsorgung heißt? Ne? Ja, das Ende der Sorge. Man entsorgt sich. Die Endlösung. Na ja, gut. So, Platon, jetzt bist du wieder dran. Jetzt kommt Otto. Was sagt Otto Müll darüber? Du hattest vorhin das gesagt, als... Wisst ihr wohl, da war doch was. Eine Kamera, ich weiß nicht, der Name. Die Kamera? Der Kameramann. Ich habe einen Namen. Jackson. Miss Rier. Ja. Als er sagte, dann gehst du irgendwie nach vorne, nach außen, und das Eis hat sich dir auf dich selbst oder irgend sowas. Hat er gesagt oder habe ich gesagt? Hast du gesagt? Ich bin da gar nicht mitgekommen, was du sagst. Ja, das ist die Eifersucht Gottes auf sich selbst. Da wird er zu seinem Rachegott. Er rächt sich an sich selber. Weshalb denn die? Deshalb, weil er sich verlassen hat. Und sobald er sich verlassen hat, vermisst er sich. Wenn er sozusagen nach außen geht? Wenn du nach außen gehst, dich auf etwas anderes richtet als auf dich selbst, verlässt du dich in dem Moment und es rächt sich, weil du dich damit vermisst. Das ist das Leidvolle. Desto mehr, wenn in dem Moment, wo du nicht bist, was du bist, vermisst du das, was du bist. Dann gibt es eine Rache, damit rächst du dich an dir selber. Du bestrafst dich sofort mit Leid. Jeder Moment, wo du nicht bist, was du bist, bestrafst du dich mit Leid. Mit Leidenschaft. Weil du hast dein Geliebtes verlassen. Dich selbst. Du bist fremdgegangen auf ein relativ geliebtes Irgendetwas, auf eine Idee, auf ein Konzept, auf eine Erfahrung, auf ein was immer. Und sobald du dich darauf richtest, verlässt du dein geliebtes Ich, also dein Selbst. Und indem du es verlassen hast, vermisst du es. Und du bist sofort, bestrafst du dich mit Leid, mit Leidenschaft. Weil du trennst dich durch dich. Das nennt man Trennungsleid. Jeder Moment, wo du nicht bist, was du bist, ist leidvoll. Das trifft aber auf uns ja alle. Nicht auf alle, dich nur. Red nicht auf alle, mach dich nicht schon wieder Entschuldigungs. Tralala. Es geht nur um dich, Platon. Er will schon wieder, ich bin doch nicht alleine dumm. Immer wie im Gerichtsverfahren, aber ich war es doch nicht alleine, wie die Deutschen mit dem Faschismus. Das war doch Hitler, alles hat Hitler gemacht. Ich war es nicht. Ich bin ja nur mitgelaufen. Mitgefangen, mitgehangen. Ja. Nein, das trifft jeden persönlich, da brauchst du gar nicht auf andere gucken. Das geht nur um dich. Jeder Moment, wo du Platon bist, leidest du. Ja. Jeder Moment, jede was auch immer, in dem du dich nur in der Vorstellung trennst von dem, was du bist, in dem du zu einer Vorstellung bist, bist du eine Vorstellung. Damit leidest du unter einer der Vorstellung von Sein. Jeder Moment. Ganz klitzeklein, es fängt ganz harmlos an. schon wenn du dich als Gewahrsein erfährst, schon ist das eine Vorstellung. Und deine Realität Gewahrsein ist. Das ist die Wurzel von allem Leidenden, was danach folgt. Es fängt ganz harmlos an. Gar nicht so schlecht, Gewahrsein. Gar nicht so schlecht, Licht sein. Ach. Om, ja. Und aus Om kommt Komm. Komm. Dann wirst du auf einmal kommen noch. Und wenn du gekommen bist, wirst du noch mehr kommen. Dann wirst du richtig kommen. Und wenn du dann ganz da bist, wirst du wieder weg sein. Weil sobald du da bist, wirst du wieder weg sein. Dann wirst du beim Kommen weg sein. Dann bist du total bescheuert. Dann wirst du kommen, aber weg sein. Das nennt man dann Orgasmus. Sich wegmeditieren, sich wegbumsen, sich weg whatever. Nur weil es so leidvoll ist, dass man da ist. Alles, was du tust, ist dann der Versuch, wegzukommen wieder. Aber egal, was du versuchst, bestätigt einen, der draußen ist. Total bescheuert. Und dann versuchst du ihn noch zu rechtfertigen, aber sind doch alle so doof. Geteiltes Leid, halbes Leid. Ja, ja, ja. Geteilte Freude, doppelte Freude. Ja, ja, dann kommen diese ganzen Scheißsprüche da raus von irgendwas. Dann gehen wir zusammen einen Sinn, dann geht es uns nicht so schlecht. Wir trinken einen. Machen wir einen Satsang oder in der Sangha, sind wir ja alle ein bisschen bescheuert. Haben wir zumindest mal einen gleichen Guru. Sind wir nicht alle eins? So kleine Kaptagon-Pillchen, die man ständig im Gehirn rumschiebt. Chemische Zusammenhänge, die da sich in die Untertassen jubeln. Kleine Beschwichtigungs-Placebos. Ständig, weil es unerträglich ist, nicht zu sein, was du bist. Vom ersten Moment an. Leid. Ja, ist so. Da, wo ein Moment ist, da, wo Zeit ist, da, wo du bist, ist Leid. Wenn Buddha sagt, jede Existenz ist leidvoll, dann meint er es. Und ich stimme ihm voll so. Jede Existenz, egal wie subtil, egal wie was immer rein und klar und was immer ist, die kann nie so klar sein, dass es nicht leidvoll ist. Jede Existenz. Istenz. Und dann gibt es aus dieser Existenz eine Tension, also eine Intention, die Existenz wieder wegzukriegen. Aber desto mehr du die Existenz wegkriegen willst, bestätigst du, dass es da eine gibt. Das ist der Teufel, der ist so perfekt, so perfide, so absolut in sich schlüssig. Desto mehr du es weg willst haben, desto mehr ist es da. Desto mehr Erfolg du hast, da vorne das zu bewältigen, desto mehr gibt es es. Desto mehr du da vorne was tun kannst, desto mehr folgst du dem. Darum heißt es auch, er folgt. Er folgt. Du folgst ständig diesen ganzen Mahawashi, Trashi, Dashi, Bushi, Bashi. Irgendwelchen Gurus, die dir irgendwas vorjubeln und sagen, mir geht's gut. Ha, ha, ha, haben wir gelacht. Und dann gibt es die ganzen scheiß Guru-Erfahrungen in Indien, die ganzen mystischen Erfahrungen, das macht jeder Drogenabhängige in 10 Minuten bei irgendwas mit. Mit einem LSD-Trip hat er die ganzen 20 Jahre Meditationserfahrung von einem Guru hinter sich. Was? Ja. Absolut. Jetzt kommen irgendwelche neu, was immer, erwachen, die sagen, ja, ich habe dann das Erfahrung, die Energie, alles ist Licht und ich höre nicht da auf und die Energie des Stuhls ist nicht verschieden von meiner Energie und Ding und so. Das haben wir doch 10-mal in der Nacht gehabt in den 70ern. Aber wir haben uns doch nicht hingesetzt hinterher und gesagt, wir sind erwacht. Das war doch die alltäglichste Erfahrung, die man machen kann. Das war doch... Ja, einfach so. Da, na, wie war er heute gestern? Ja, die Energie war schon blau gestern und da war grün und da war das dann. Aber Licht über Licht da und dann da hinten der Stern hat ein bisschen mehr gefunkelt, pulsierend ist da. Aber ich war immer in meiner Schwingung voll da. Das war das Normalste überhaupt. Und jetzt sitzen sie da und machen da einen Sachsang draus. Was war das? Landsmann. Was mich bei Toni zu hören immer verwirrt hat. Jetzt kommst du wieder mit, sag einfach irgendwas, aber sag nicht, wer es gesagt hat. Alles ist das Geliebte. Den ja. Und ich würde sagen, alles ist das, das Gehasste. Hast du nicht gesehen? Das Geliebte. Dafür behandelt aber jeder sein Geliebtes vollkommen scheiße, oder? Alles mein Geliebtes. Der Liebhaber, das Lieben und Geliebte, guckt hier die Leidenschaftliche. Gott, oh Gott, oh Gott. Dafür bringen sie sich ganz schön um, die Geliebten. Ne? Alles mein Geliebtes. Wenn der Toni mit der Froni. Nee, mit der Froni. Man nennt in England nennen sie das den Pony Club. Pony. Toni Pony Club. Da gibt es ja so Ableger jetzt, so ein paar, die das gleiche, wo er die autorisiert hat, darum. Das ist dann der Pony Club. Ja, der Pony Club. Ein paar Hühots, Pferdchen, er lässt die Pferdchen laufen. Das geliebte Gaul. Naja. Es ist immer so einschmeichelnd, wenn man über Liebe redet, das Geliebte und so. Und dann jeder, ja, mich auch und so. Ich. Was? Ich sag außer. Ach nee. Dann meditiert man ja auch besser nicht. Weil da will ich ja nicht wegschütteln. Du kannst meditieren, ist doch nicht das Problem. Das ist nicht das Problem, wie du meditierst. Ja, das nennt man normal, wenn einer sich hinter die Augen zumacht, dann erwartet er was. Meditation ist Kaffee trinken. Da erwartet man noch nicht, dass er mal erleuchtet wird davon. Ja, das ist Meditation. Aber wenn man sich hinter die Augen zumacht und ins Licht gehen will, dann erwartet man, dass es da besser ist. Das ist bestimmt nicht Meditation, sondern das ist harte Arbeit. Das ist man Handelnsreisender des Lichtes und man möchte durch sein Tun was Besseres erreichen. Wenn das kein Geschäft ist. Ja. Und wenn ich sage, der nächste Schluck Kaffee, das ist Meditation. Weil du erwartest bestimmt nicht, vom nächsten Schluck Kaffee erleuchtet zu werden. Oder besser drauf zu kommen. Doch. Ja, du vielleicht. Ich nicht. Ich bin auch hinterher scheiße drauf. Ich bin immer scheiße drauf. Nee, du bist auch unterschiedlich drauf. Komm nicht. Was? Nein, ich hasse alles immer unterschiedlich. Ja, ich hasse ständig anders. Aber ich hasse immer alles. Aber das ist das, indem ich alles, was ich hasse, alles, was ich erfahre, sogar den Hasser hasse ich. Ich hasse den Hasser, ich hasse das Hassen, ich hasse das Gehasste. Hast du nicht gesehen? Weil es kann mich nie befriedigen, der ganze Scheiß. Es ist alles nur Scheiße. Ich meine es wirklich, es ist Scheiße. Vollkommene Scheiße. Ich weiß auch, wovon du redest. Ja. Und allein das, was der Frieden, das ist das, was immer Frieden ist. Da ist ein Mehl, sei es wie es ist, ständig. Eine vollkommene Erfüllung, die nicht erfüllt werden muss. Nämlich das, was ich bin. Und alles andere ist, Gott sei Dank, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Heute Scheiße, gestern Scheiße, morgen Scheiße. Und das macht mich jetzt gerade einen Moment lang richtig glücklich. Ja, ich weise darauf hin, wenn du dich auf das Geliebte selbst richtest, nämlich auf dich selbst und das bist, nämlich das, was gar keine Scheiße kennt, aber alles, was es kennt, Scheiße ist. Das heißt es. Alles, was du kennen kannst, ist Scheiße. Aber das, was alles kennt, kann keiner kennen. Aber wenn da vorne dann einer von Liebe quasselt und den ganzen Ding, dann richtet sich wieder, dann verlässt er, die Rache folgt auf den Fuß. Da braucht man sich gar nicht drum kümmern, die rächen sich schon selbst an sich, da braucht man gar keinen Da braucht man gar nicht irgendwas machen. Auch diese Herzmeister oder irgendwas, das muss irgendwo kommen. Und dann hört man wieder, irgendwann hat sich einer aufgehängt oder so. Weil diese Radar mein Ding, sie war auch eine Jani und hatte liebe Dinge. Und aha, dann Feuer. Feuer deiner, dann hat sie nicht ertragen können, dass sie ihre geliebten Schüler sie verlassen haben. Ah, was für eine freie Seele. Aber einer erleuchtete. Das, wenn ich sage, es gibt sowas, absolut nicht. Irgendwie erleuchtete nicht, aber egal was, mir glaubt ja keiner. Armen Affen. Erleuchtete Affen. Kann man mal ein Buch drüber schreiben? Die erleuchteten Affen. Tarzan für Arme. Und Beine. Was? Und Beine, sagt. Für Arme und Beine. Und alles, was dazwischen hängt. Für Tom, Dick und Harry, ja? Da was? Naja, es gibt ja immer diesen Ausspruch, da war so ein Aha und dann ist es irgendwie anders. Ja. Ist auch Quatsch. Was immer sich dadurch verändert, ist bestimmt nicht das, was ja. ist. Weil für das zu sein, was du bist, muss sich nichts ändern. Der Scheiß geht genauso weiter, wie er war. Dann habe ich nur Scheiß gedreht. Ich habe alles, was man... Das ist ja das Schöne. Wenn ich hier sitze und sage, ich rede Scheiß, dann meine ich das. Und ich freue mich an der Scheiße. Dass es scheiße ist. Dass es keiner braucht und keinem hilft und auch keinem geholfen werden kann und braucht. Doch diese Irrelevanz von Sprechen, das ist das lebendige Wort. Das nichts will von dir. Das brauchst du weder aufnehmen noch nicht, das kannst du gleich wieder vergessen, wenn du Glück hast. Ich vergesse es ja auch, deswegen habe ich heute Morgen. Das kann auch keiner wiederholen. Ja, ich habe gemerkt, ich weiß davon nicht, dass hier dort da alles weg. Deswegen habe ich das heute Morgen gesagt, das war keine Beleidigung, aber dann muss ich mich ja vergessen. Nö. Brauchst dich nicht entschuldigen. Finde ich das auch nicht vor, aber es hört sich gerade so an. Vergiss. Ist das? Es ist eine Aufbereitung von Scheiße. Ja. Hast ja gerade gemerkt, du hast gerade versucht, Scheiße aufzuarbeiten. Habe ich versucht, aber. 2.0. Was kommt dabei raus? Scheiße. Geht besser aufs Klo. Ja. Das ist etwas, was ich von Ramesh gehört habe. Auch Ramesh hat gesagt, dass das Leben danach im Endeffekt genauso weitergeht. Du machst das, was du vorher gemacht hast. Ja. Wenn es danach noch ein Leben gibt, hat man Pech gehabt. Aber wer sagt, dass es dann danach gibt? Wer sagt, dass es danach gibt? Danach. Nein, nach was? Ich denke, das ist einfach. Ja, aber nach was? Das weiß ich ja nicht. Darum habe ich im Bombi auch mit den ganzen Ramesh-Schülern jetzt gesagt. Was hat Ramesh damit gemeint, wenn er sagt danach? Nach was? Und er hat immer, er hat auch andere bestätigt, ja, dass es bei denen passiert ist. Nach was? Nach was? Was ist ihm passiert? Naja. Was? Und was war danach? Das ist ja völlig verstanden. Das ist so wie im Schönheitssalon, vorher und nachher. Aber ich habe gemerkt, danach sehe ich genauso scheiße aus. Ist das jetzt besser, als wenn ich besser aussehe? Danach. Nach was? Danach. Ist wieder Nacht. Danach. Danach. Danach. Ja, ich weiß, wenn man Mund aufmacht, redet man Scheiße. Auch Ramesh. Dann nimmt er sich nicht aus. Auch das fand ich bei Nisargada so. Der hat zumindest nicht so getan, als wenn er keine Scheiße redet. Dann haben sie noch aufgeschrieben, der hat sich totgelacht. Verrückt, ne? Und dann wiederholen sie das und kauen das. Wie oft wird das durchgekaut? Hat er das jetzt wirklich so gemeint? Was hat er damit gemeint? Diese Spekulanten, die dann wieder aus diesem, eine Aktie draus machen. Ich kaufe mir jetzt ein Buch und das ist meine Aktie und was kriege ich davon? Jetzt spekuliere ich mal ein bisschen mit und dann möchte ich auch wissen, was da drin steckt. Und was ich davon rauskriegen kann. Hilft es mir vielleicht in meiner Entwicklung, mein Prozess. Vielleicht habe ich dann auch mal einen danach. Da reden wir nachher drüber. Das ist, das habe ich 95, was redet er hier von irgendeiner Body-Mind-Ding, wo irgendwas passiert sein soll? Ich habe mich gefragt, wovon redest du? Was meinst du damit? Um welchen scheiß Willen redest du überhaupt hier? Um welchen Gott meinst du damit? Um welcher scheiß Gott hat einen Willi? Ich wusste nicht, was er wollte. Und dann, was ist danach? Und was ist the final understanding? Und was ist danach? Gab es dann vorher? Ja, okay. Dann nicht. Hat er dir nicht geantwortet, oder? Nee, er hat immer nur gesagt, Karl glaubt nicht an Gott. Das heißt, du wirst zu Herzen genommen? Nein, ich hab ihn eigentlich gemocht, weil so viel Geduld hat keiner vorher. Also ich habe die Geduld an sich gesehen. Sich mit den ganzen Psychologen da zu sitzen und tausendmal über Thinking Mind, Working Mind, das ist unmöglich. Ich kann das nicht. Ich habe voll bewundert, wie er das kann. Und jedes Wort, genau wie gestern, wie der Tag davor und davor und davor, auf jede Frage die gleiche Antwort und genau fest, wie ein unverrückbarer Fels in seiner Unterrichtung, in his Teaching, total fest und unverrückbar. Ich dachte da, Gott, das ist super. Warum hat er kein Wunder hingestellt? War auch da. Ich meine, das hätte ja laufen lassen können. Ja, aber dann hätte man auch ein zweites Turm mit Fragen laufen lassen können. Wenn man einen anderen Also ich... Nein. Aber ich dachte, du bist nach einem Tag gleich weitergefahren. Nach Tiro. Zwei Tage. Vor drei Tagen. Christa ist immer so haarspalterisch genau, ich sag's dir. Die zieht alles durch ihre Nasenwinkel und schließt es ein und zieht es wieder raus. Sie will mal die Biografie von mir schreiben, wenn ich mal tot bin. Du stirbst vor mir, ich sag's dir. Ja, ich werde keine Nachfahren hinter mir lassen. Ich werde viele fahren lassen, aber keine Nachfahren haben. Eingefahren. Nein. Also, nochmal als Lehrer war wirklich Ramesh der beste Lehrer, den du dir vorstellen kannst. Es gibt kein Wenn und Aber. Unheimlich. Aber als er später dann habe ich dann gehört, dass er sogar gesagt hat, ich bin besser als Nisargatha. Weil Nisargatha so und ich. Meine Sache ist, zumindest ich helfe Leuten. Bei mir kann man was rauskriegen. Da war ich dann doch ein bisschen erstaunt. Das hat mich dann ein bisschen... Aber möglicherweise ist es normal, wenn der Geselle dann den Meister... Besser im Bett vielleicht, ne? Ja? Er war vielleicht besser im Bett. Nee, ich glaube, da war er auch besser. Er hatte da so seine Damen. Das ist auch mal so ein Roma, also das, bei Nisargatha gab es immer, der war in dem Viertel, wo viele diese Prostituierte und das ganze Ding. Und er hatte einige von denen, die Donations mit Körper gemacht haben. Ständig. Es war in der Zeit ganz, war doch keiner was bei gehabt, das ist eine, keine Ahnung. Dieses ganz moralisch-ethische Dinger da, was da mit Ramesh da läuft, dieses Skandal, das war sowas von peinlich. Von den Damen da, die sich dann meldeten, ich auch, weil man war der ganze Saal von ich auch da. Und dann als Opfer ist man natürlich besondere Aufmerksamkeit, alle wollen was hören und dann war auf einmal jeder Opfer da. Naja, damit trennt sich dann der Ich muss mir auch mal was einfallen lassen. Ein paar Skandale. Ein Skandal. Ja, so ein bisschen. Ich habe für Kreuz erstmal eine Sanga. Das geht ja bei dir gar nicht. Kein geschenktes Gaul. Kein geschenktes Gaul. Weil du gibst dir schon von vornherein alles zu. Also. Ich sag von vornherein, ich bin scheiße. Oder? Das ist es. Vorbeugen ist besser als Nacharbeiten. Na gut, bis gleich, wa? Dann.